Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Momentan 4 Grad bei Anja in Oberkirch. Heute Nacht kommen teilweise Schneeschauer mit dazu. Es bleibt bewölkt bei minus 3 Grad. Vor allem auf den Nebenstrecken kann es glatt werden. Morgen dann ein Sonne-Wolken-Mix, ungefähr so wie heute, bei 2 bis 5 Grad. Das war's von mir. Ich bin Sven Steiner. Sage tschüss bis, ja nicht bis morgen, bis in 2 Wochen. Es ist 19 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Mehr Polizeikontrollen und Veränderung der Beschilderung in der A5-Baustelle bei Appenweier. Kontrollintervalle werden massiv verstärkt und die Schilder Überholverbot und Versetztfahren hintereinander anstatt kombiniert aufgestellt. Gengenbacher Polstermöbelwerk Hukler verliert Markennamen. Die Traditionsmarke wird an Möbelhersteller Polypol verkauft, das Gengenbacher Werk produziert aber weiter. Oberhammersbach ohne Strom. Ein umgestürzter Baum löste gestern Nachmittag einen Kurzschluss aus und sorgte für einen 45-minütigen Stromausfall. SC Freiburg spielt am Fastnachtssamstag gegen Bayern München. Die DFL hat die Spiele terminiert. Am 21. Januar muss der SC zum Auftakt der Rückrunde zu Hause gegen Augsburg ran. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 12 unter funkausortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Matthias Schiedert. Wer wusste was und wer ist für die Pannen verantwortlich? Die Neonazimorde werden politisch aufgearbeitet. Die Bundestagsfraktionen einigten sich darauf, einen Bundestagsuntersuchungsausschuss und eine Bund-Länder-Expertenkommission einzusetzen. FDP-Innenexperte Wolf sagte der ARD: Die politische Verantwortung muss ganz klar geklärt werden. Hier darf es keine Lücken geben und hier müssen im Zweifel auch Konsequenzen gezogen werden können. Der Zwickauer Neonazizelle werden 10 Morde in ganz Deutschland vorgeworfen. In der Kredit- und Medienaffäre wollen die Anwälte von Bundespräsident Wolf weitere Journalistenfragen und Antworten veröffentlichen. Rechtsanwalt Lehr teilte mit, diesen Auftrag habe der Bundespräsident gegeben. Die Veröffentlichung soll in der kommenden Woche schnellstmöglich erfolgen. Neues Gutachten über den geständigen Massenmörder. Ein norwegisches Gericht ordnete an, dass der Attentäter erneut auf seine Zurechnungsfähigkeit untersucht wird. Gegen ein erstes Gutachten hatte es heftige Proteste gegeben. Dieses hatte ihn für unzurechnungsfähig erklärt. Demnach müsste Breivik in eine Psychiatrie und nicht ins Gefängnis. Erstmals seit 8 Jahren ist die Einwohnerzahl Deutschlands gestiegen. Davon geht das Statistische Bundesamt aus. Eine Hochrechnung ergab, dass Ende 2011 mehr als 81,8 Millionen Menschen in Deutschland lebten, 50.000 mehr als im Vorjahr. Hauptursache ist mehr Zuwanderung. Schon wieder soll gestreikt werden. Die Piloten der spanischen Fluggesellschaft Iberia wollen noch in diesem Monat an 3 weiteren Tagen ihre Arbeit niederlegen. Und zwar am 25., 27. und 30. Januar. Sie protestieren damit, dass Iberia eine Billigfluggesellschaft gründet. Bereits im Dezember und im Januar wurde gestreikt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter. Auf die Pisten, fertig, los. Schneespaß für Groß und Klein. Besuchen Sie uns jetzt im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. 3:07, hallo Autofahrer. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Heidelberg und Dossenheim 3 Kilometer stockend. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen 3 Karlsruhe und Pforzheim West eine Baustelle. Hier stehen Sie 2 Kilometer im Stau. Und nach einem Unfall auf der B28 Appenweier Oberkirch Höhe Nesselried. Dort momentan etwa 1 Kilometer Stau in beiden Richtungen. Geblitzt wird in Unterhammersbach, kurz nach der Wallfahrtskirche Richtung Oberhammersbach, auf der B28 Kiel Richtung Appenweier, kurz vor der Ausfahrt Wildstedt-Sand und auf der neuen B3 zwischen Sinsheim und Rastatt Höhe Sandweier in der 70er-Zone beidseitig. Auf geht's ins Wochenende. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Wurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes. Die Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Grandios,

Hallo Nachtschwärmer, willkommen. Hier geht's wieder ganz böse ins Wochenende. Und ich habe wieder einiges vorbereitet. Diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Lust auf pures Shoppingvergnügen zu Top-Konditionen? Dann auf in die Einkaufsstadt Aachen. Denn da spart man bei jedem Einkauf in über 40 Geschäften. Mit der Aachen-Card. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter aachen-aktiv.de. Aachen, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Framstag gibt's Raffin. Was? Framstag, wie jede Woche. Diesmal gibt's Raffin. Und was sagt uns das? Erstmal zu Penny. Es ist soweit. Framstag bei Penny. Freitag ab 18 Uhr den ganzen Samstag. Rama Kremfin, nur 66 Cent. Ja genau, Rama Kremfin, nur 66 Cent. Erstmal zu Penny. Hallo, dieser Radiospot ist für meine Freundin Martina. Martina, ich wollte dir nur sagen, ich bin heute den ganzen Tag über in Meetings. Ich konnte dich leider nicht persönlich erreichen. Du musst zu unserem Termin nachher erstmal allein hin. Aber richte doch dem Pastor von mir ganz herzlich aus, ja, ich will. Ja? Ich versuche dann später dazu zu kommen. Ach, und lass mir was von der Torte übrig, ja? Pussy! Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. www.fastnachtskalender.de. Das ist der exklusive und umfassende Veranstaltungskalender für die fünfte Jahreszeit. Alle Fastnachtstermine auf einen Blick und dazu jede Menge Informationen über Narrenzünfte und Fastnachtsvereine aus der Region. Besser informiert mit Hitradio Ohr und dem Fastnachtsbier von der Familienbrauerei Bauhöfer in Rentchen-Ulm. Denn närrisch wird die Narrenbrut erst durch Ulmer Hexensud. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Hallo, was darf sein? Hi, was können Sie mir denn empfehlen? Da muss ich gar nicht lange nachdenken, junge Dame. Ich rate Ihnen zum köstlichen 1955-Burger. Oh mein Herr, das finde ich ja himmlisch. Aber warum klingen Sie so komisch? Und ich erst? Die 50er sind zurück mit dem 1955-Burger mit saftigem Beef, karamellisierten Zwiebeln und Bacon. Jetzt nur für kurze Zeit bei McDonald's. Lass mich raten, du hast Gouda auf deiner Stulle. Ja, stimmt. Kannst du Gedanken lesen? Nee, aber Angebote. Nur morgen bei Netto Markendiscount, dem Discounter mit der größten Auswahl. Käsescheiben, Gouda oder Edamer. Ein Kilo für nur 3,99 Euro. Netto Markendiscount. Bergwerk, die ultimative Diskothek in Offenburg-Elgersweier. Jeden Freitag und Samstag ab 21 Uhr. Partytime pur. Genießen, wohlfühlen, abfeiern. Bergwerk, die etwas andere Diskothek mit dem besonderen Flair in Offenburg-Elgersweier. Lass dich überraschen. Nur morgen bei Netto-Markendiscount. Käsescheiben, Gouda oder Edamer. Ein Kilo für nur 3,99 Euro. Netto-Markendiscount. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Jetzt kommt die Stadtreinigung. Der Kick zum Wochenende. Ist das das Ende? Nein, das ist erst der Anfang. We'll be right back. Schuhbehörschluss. Ein wildes Ding. Das ist ein Remix von der ganz neuen Culture Candela. Hey, hey, hey, hey. Hey, Leute. Hey, was ist denn das da? Hallo zusammen. Hier geht's ins Wochenende. Der Station Manager. Hey, Leute. Hey, Leute. Super gut drauf. What can you do with all that far away so we can both make fun of distance? Lucky that I know the foreign and for the lucky fact of your existence. I think I will find the envy so lean. The freckles on your body. Never could imagine there were only many ways to love somebody. Can't you see? Wir befinden uns auf der Gorch Fock, auf dem Bundessegelschiff. Die Matrosen machen laufend derbe Späße mit ihrem Koch. Das ist nämlich der Schiffskoch Wang, ein Chinese. Wang lächelt nur, beklagt sich nie. Aber endlich mal besinnen sich die Matrosen und sagen zu ihm: Wang, du bist ein braver Kerl. Von heute an lassen wir dich in Ruhe. Danke vielmals, erwidert er. Und dafür mache ich auch nicht mehr Pipi in eure Suppe. Danke. Ein Paar, an Silvester ist das geschehen, ein Paar in einer ganz vornehmen Gesellschaft ist am Tanzen. Sagt sie zu ihm: Entschuldigen Sie, aber Ihr Geschäft da unten ist offen. Ganz verlegen und leicht errötet. Können Sie mal nachsehen, fragt er, ob der Geschäftsführer auch rausguckt. Sie: Nein, es ist nicht der Geschäftsführer, aber ich glaube, es sind die beiden Prokuristen. Die beiden Burggrüßen, Dankeschön. Der Gauding muss sein. Der Gauding muss sein. Hallo Nachtschwärmer. Und nun lustig. Der Gauding muss sein. Ein ganz neuer Name. Ja? Brockhoristen! Hallo, Max Schwerber! Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Power Radio. It's time you bong, bong, bong, bong, bong. Das ist der Power ans Wochenende. Willkommen bei Hit Radio. So Leute, schön, endlich wieder Wochenende, alle am Start. Hey, was geht auf, geht auf, geht auf. Hundebinge! Bye. seid ihr mit den Ohren? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to the hometown, Surf City. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, putting suckers in fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion. Overpowering, over the competition. I'm towering, wrecking shop. Wir singen jeden Club die allerschönste Party. Ja, da erwartet euch später noch mehr Stimmung, Nachtschwärmer. Super, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung. Ein klarer Fall für die Werbung. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das wird bombig. Gleich. Bis gleich. Alaf, Hilo, Hurra, Werbung. Hitradio Ohr präsentiert Arthur Abraham, das Comeback. Am 14. Januar greift King Arthur wieder an. Mit einem Sieg über den Argentinier Pablo Oscar Natalio Farias will sich der Berliner Profiboxer in der Weltspitze zurückmelden. Die ARD überträgt den Kampf aus der Baden Arena live ab 22.45 Uhr bei Boxen im Ersten. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Ihr Altgold ist Geld wert. Vertrauen Sie dem Fachmann. Wir ersetzen Ihnen den vollen Goldwert beim Kauf von Brillen und Schmuckstücken. Sprechen Sie mit uns. Thym, Ihr Juwelier und Optiker in Kehl seit über 60 Jahren. Mit die besten Autos werden in Deutschland entwickelt, haben die zufriedensten Kunden und sind Gewinner im Autobild-Qualitätsreport. Hyundai gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Autobild-Qualitätsreport. Deshalb gibt es jetzt alle Gewinner außer dem H1 mit 5 Jahren Fahrzeug- und Mobilitätsgarantie sowie 5 Sicherheitschecks inklusive. Mehr unter Hyundai.de. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lancelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, Zone industrielle Elgersweier. Sur Internet, clublancelot.de. Jetzt und nur für kurze Zeit die günstige Gewinnerfinanzierung für den Hyundai iX35 und i40 bei allen teilnehmenden Hyundai-Händlern. Also seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo Ihr Zuhause ist. Orbit-Sammler, aufgepasst! Hitradio Ohr und McDonald's in Offenburg und Kehl laden Sie zum ultimativen Frühstücksbrunch ein. Entdecken Sie von 8 Uhr bis 11.30 Uhr über 20 leckere Easy-Morning-Produkte und Kaffeespezialitäten. Für nur 50 Orbit sind Sie am Sonntag, den 15. Januar dabei. Alle Informationen unter www.hitradio-ohr.de. Jetzt kommt die Werbung fürs Codex aus Aachen, codex-club.de. Heute Freitag heißt es 1-2 vorbei. Und das geht so. Es sind mehrere Abschnitte zwischen 22 und 23 Uhr kostet es 1 Euro, dann 2 Euro und von 0 Uhr bis 1 Uhr 3 Euro. Am 1 ist es vorbei mit der Aktion. Wodka Energy, Warsteiner, Bacardi, Bacardi Cola, Wasser und Coca-Cola. DJs im großen Club Matrix, DJ Rockhound, im Black Forest, DJ Tarzan und DJ Johnny F. Das ist heute Nachtschwärmer. Morgen heißt Clever und Smart. Clever und smart. Ja, ganz clever. Und zwar ist das eine Single-Party. Ihr kennt das ja schon mit Bändchen. Blaues Bändchen, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen. Tuponderosa. Rot, ich bin vergeben oder keine Lust. Grün, Single und für alles offen. Also es gibt jetzt 4 Farben sogar. Super. How I Meet Your Mother, Single-Aktion. Männer im Anzug, 10 Euro Freiverzehr. Mit Anzug und Krawatte, 15 Euro Freiverzehr. Morgen Samstag. Clever und smart. Und da ist ja noch der neue Donnerstag. Feierabend. Ab ins Wochenende Feierabend heißt der. Studentenfreundliche Preise. Ist man ja gewöhnt. Absolute Spitze. House, Black, 90er, Deutsch, Rock, Pop. Alles gibt's. Dann bitte nicht vergessen, nachdem man trotz Fasnet am 21. Samstag die Popnacht. Die absolute Popnacht. Mit den Popköniginnen Julie Diamond, Luna Stern, Olivia Johnson und so weiter. Liquid Show Dancer. Also schaut mal ins Internet rein bei codex-club.de. Es ist der Wahnsinn! Und heute wieder Live-Übertragung ab 23 Uhr. So, sag schon mal, jetzt kommt unser Gewinnspiel und ich habe das wieder fasnetzmäßig angehaucht. Weil hier in der Ortona geht ja mal die Fasnet sowas von ab nach Schwärmer. Ab morgen ist die Hölle überall los. In Oberkirch natürlich ganz besonders. Seid ihr jetzt bereit? Okay, dann kann's losgehen. Jetzt geht es richtig los. Jetzt kommen lauter Fasnet-Hits. Ich will 2 Interpreten haben aus diesem Mix, der da kommt jetzt. Bitte mach mit nach Schwärmer. Herzlich willkommen, du kannst gleich mal dein Glück versuchen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Kannst du sie wieder loslassen? schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein behende aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung, ist direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Wo? Fertig. Wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ich sitz schon seit einer Stunde ziemlich dumm, allein um einen kleinen Tisch herum. Ich trinke dir schnell, obwohl ich's nicht vertrag, weil ich weder volle noch leere Gläser mag. Da plötzlich sitzen sich sechs Mann zu mir und bestellen aus, da bringen sie mal drei Bier. Ich seh schon doppelt und das aus gutem Grund, denn in Eckkneipen geht es nun mal rund. Verbunden mit der Gudrun aus Biberach. Hallo. Ja, Gudrun, hallo. Ja. So, jetzt lass mal die zwei Interpreten hören, die du da gekannt hast. Ah ja, das war Jürgen von der Lippe, das war der Toni Marschall, das war der Wendehals, ja! Das war der Heino. Dankeschön, Gudrun. Jawohl, hallo, macht's gut. Tschüss nach Biberach ins Kinzigtal. Yeah, we can do it. Oh yeah. Volltreffer. Ein Volltreffer. Du hast es geschafft. Ja, die Gudrun hat es gesagt. Dankeschön. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Es war gerade 20 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Wie geht's euch? Alles klar? Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Radio. Hitradio Ohr. Maximum Music Radio Station. FM. All hits. All the time. Power Station. Ganz mächtig Power. Pocht ihm an die Tür. Mir schwant nichts Gutes nach Drama. Mach doch mal einer von euch die Tür auf! Ich hab keine Hand frei! Mach schön bitte, bitte auf! Wir kennen den ja, den größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Hallo Al, sei gegrüßt. Charlie! Du Charlie! Ja. Charlie! Ja, ist schon gut. Ja, ist schon gut, Al, fang dich wieder. Na, bist heute besser drauf? Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Wen interessiert? Das wissen wir, Al, das wissen wir ganz klar. Yeah. heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot women, less than bikinis. Rock men love us, driving like bikinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with a gauge and vanilla with a nine. Don't you baby? Don't you? Noch was nachzutragen. Al, was gibt's? Was hast du noch? Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ja. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir. Das ist ein Song aus alten Tagen. Und zwar ein Spezialremix. Psycho Chicken, von den Fools, hinterlegt mit Blue Monday. Tacken. Wahnsinn. Ja, die etwas jüngeren, älteren werden das noch kennen. Aus alten Hallentagen war das der absolute Brüller. Das ist ja sowas von cool. Jawohl, jawohl, jawohl. allowed to talk, then we choke. It's like our necks in a noose. Avoid the obvious, we should be facing the truth. Start to think it could be Finland. Kind of shocked because I never really had any doubts. Look into your eyes, imagine life without you. The love kick starts again. Get bored and I get cold feet. Get high, get wandering eyes. Forget I've never ever had it so sweet. I realize what I've got when I'm out of town. Cause deep down you're my girl in the golden crown. My princess and I don't wanna let you down. No, I don't wanna let you down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. The party is the Waffle House. If you ever been here, you know what I'm talking about. Where people don't dance, all they do is this. And after the original, you know what it is. Welcome to Atlanta. Remix, it had to go down. I got something else to tell you about the new Motown. Where people don't visit, they move out here. Ain't no telling who you might be up in Lenox Square. I don't know about you, but I miss the Freaknik. Cause that's when my city used to be real sick. People from other cities used to drive for miles just to come and get a taste of this ATL. I'm the MVP, most ballin'est player. Make my own moves. Call me the mayor. Monday night, you know things change with time. Magic City back looking like 89. All my homies on the south side up in the Ritz. Tuesday night, the Velvet Room, same thing. Wednesday, strokers, I don't go no more. Cause they don't know how to treat you when you come through the door. Thursday night was plush, but we moved the fuel. And I be up in the booth, drunk, acting the fool. Friday night, at Kaya, they still got love. And the Shark Bar be popping like it's a nightclub. Saturday, still off the easy for cheesy. You can find me up in one teasy. Sunday, get me some sleep. On my way to the deck, you had the chance. Yeah, put it rockin' there a well. Mountain ATL, dog. Yeah, put it rockin' there a well. Mountain ATL, dog. Yeah, put it rockin' there a well. Mountain ATL, dog. Atlanta, put it on the floor. Atlanta, put it on the floor. Let's go. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Hey! Mamas, mamas. Sonntag schon mal, darf ich kurz in die Werbung gehen? Ja. Oh, die Hinweise, die jetzt kommen, sind wichtig? Dann werde ich jetzt extra gut aufpassen. Werbung. Ja, dranbleiben, Leute, ich zähle auf euch. See you. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Lass mich raten, du hast Gouda auf deiner Stulle. Ja, stimmt. Kannst du Gedanken lesen? Nee, aber Angebote. Lass dich hören. Nur morgen bei Netto Markendiscount, dem Discounter mit der größten Auswahl. Käsescheiben, Gouda oder Edamer. Ein Kilo für nur 3,99 Euro. Netto Markendiscount. Eine alte chinesische Weisheit besagt, das Dunkle haftet am Licht und vollendet so dessen Helligkeit. Licht ist nicht gleich Licht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Räume so zu beleuchten, dass sie sich darin wohlfühlen. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Bringen Sie neues Licht in Ihr Leben und lassen Sie sich von den unbegrenzten Möglichkeiten verzaubern. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Mehr Infos unter eswerdelicht.com. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Käsescheiben, Gouda oder Edamer. Ein Kilo für nur 3,99 Euro. Netto Markendiscount. Nicht dein Radio brennt, sondern du brennst fürs Radio? Aufgepasst! Hitradio Ohr sucht männlichen Nachwuchs und vergibt eine Ausbildungsstelle zum Hörfunkredakteur. Ihr seid mindestens 18 Jahre alt, habt einen Führerschein und Deutsch ist für euch kein Fremdwort? Dann bewerbt euch jetzt auf Facebook mit einem kreativen Video und lasst euch voten. Alle Infos auf facebook.com/hitradioohr Veranstaltungen. Peugeot Autohaus Roth, offizieller Partner des Codex Club. Erwähne im Autohaus Roth den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Roth in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. So, Kandidat Nummer 1, was fällt Ihnen alles zu Josef Oechsler ein? Landtechnik, Forsttechnik, Garten- und Kommunaltechnik. Richtig! Und was bedeutet das genau? Na, Josef Oechsler bietet eben alles an, was man so rund um Gartenpflege, Landwirtschaft, aber auch für die Pflege von gewerblichen Grundstücken so braucht. Rasenmäher, Motorsägen, Traktoren, Heckenscheren und so weiter. Jawohl! 100 Punkte! Josef Oechsler, der Spezialist für Heim-, Garten- und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich wieder nach Schwärmer. Willkommen! Servus! Meant to exist in the outside world. the outside world. Wir haben 20.25 Uhr. Willkommen! Hier geht's mächtig ins Wochenende, wie jeden Freitag, bei mir von 19 bis 23 Uhr. Und alle, die unterwegs sind, zu der Phase und irgendwo hin, seid gegrüßt! Da ist ja dieses Wochenende die Hölle los überall! Hm? Wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio O. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Hits Radio. Oh. Einfach näher dran. Me. Okay, die doofe Witze gehen nach Schwimmer. Die Lehrerin ermahnt die Schüler, nehmt doch nicht immer alles in den Mund. Darauf antwortet der Peter, meine Schwester hat gestern einen Halogenstrahl an den Mund genommen. Wieso? Ja, wie kommst du drauf? Peter, ich hab's durch die Tür genau gehört. Meine Schwester hat zu ihrem Freund gesagt, wenn du den Strahler ausmachst, dann nehme ich ihn in den Mund. Gut, dass die Tür zu war. Egon liegt beim Psychiater auf der Couch und starrt an die Decke. Fragt der Seelenklempner, was sehen Sie jetzt? Ein wunderschönes, nacktes Mädchen. Der Psychiater, rutschen Sie mal beiseite, das will ich auch sehen. Okay, das war die Doppelwitzige in dieser Ecke. Ja, mit Lachen erträgt sich eben alles besser, sogar diese Sendung. Ruhe, Oliver. Klappe, Sackgesicht. Ladies and Gentlemen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Hier ist Micky Krause. Schatzi, schenk mir ein Foto. Da sah ich dich, so ein Gefühl mit gar nicht zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist. Ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich selbst drei, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? Mach ich nur, ich dachte, sowas gibt's nur im Roman. Du hast mich angesehen, da war's um mich geschehen. Meine Gefühle fahren Achterbahn. Ich selbst frei, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? Ja, willkommen zum ersten Fasnets, richtigen Fasnets Wochenende hier. Wo fängt das Grauen an, zu graulich zu werden? Freitagabend. Wow, ist die nicht toll? Wow, die ist toll. a journey into sound. Einfach näher dran. And listen. With a drink, I got the notes. I got tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, oh, what's up? What I'm wearing, I notice when you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list. Next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take it. Let's go. 20.46 Uhr, Nachtschwimmer, es wird Zeit für die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. LoveSelection.de. Finde den perfekten Partner. Ich habe ihn gefunden. Meinen Traumtypen. Er sieht total gut aus und ist so zuverlässig. Der macht alles für mich. Und massieren kann der. Sogar den Beifahrer. Gesucht, gefunden. Der Citroën C4 Selection mit Massagesitzen, Klimaautomatik und vielen weiteren Vorzügen. Finden auch Sie den richtigen und sichern Sie sich 3.000 Euro Partnerprämie. Die Citroën Selection Sondermodelle. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Der Hitradio Ohr Partyzug. Das wird der ultimative Partyspaß. Vom 14. bis zum 16. September startet der nächste Hitradio Ohr Partyzug. Wir fahren mit Ihnen zur Wochenendsause nach St. Anton. In zwei Tanz- und Barwagen und vor Ort erwartet Sie ein unschlagbares XXL-Partyprogramm mit Hitradio Ohr und Baden Media. Mit an Bord jede Menge Spaß, Musik und gute Laune. Der Hitradio Ohr Partyzug vom 14. bis zum 16. September. Fahrkarten lösen und einsteigen bitte. Oh, Feierabend immer. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lancelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lancelot in Offenburg-Eggersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Eggersweier. Sur internet, clublancelot.de. www.fastnachtskalender.de. Das ist der exklusive und umfassende Veranstaltungskalender für die fünfte Jahreszeit. Alle Fastnachtstermine auf einen Blick und dazu jede Menge Informationen über Narrenzünfte und Fastnachtsvereine aus der Region. Besser informiert mit Hitradio Ohr und dem Fastnachtsbier von der Familienbrauerei Baumhöfer in Rentchen-Ulm. Denn närrisch wird die Narrenbrut erst durch Ulmer Hexensud. Du bist nachtaktiv und über 30? Kein Problem. Im Codex Club gibt's für alle über 30 freien Eintritt. Einfach den Ausweis an der Kasse vorzeigen und anschließend kannst du bei uns das HD-Nachterlebnis genießen. Mehr Informationen findest du auf codex-club.de. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Wir werden nie aufhören, Sie zu faszinieren. Wir werden nie aufhören, Sie für Technik zu begeistern. Wir werden nie aufhören, Sie kompetent zu beraten. Wir sind Telepartner Armbruster. Ihr Profi für Handys, Festnetz und Internet. Marktstraße 43 in Lahr. Partyalarm! Ey. Ey. Teach me how to do it. Led Zeppelin und Katy Perry, der Wahnsinn. 20.51 Uhr, Nachtschwärmer, machen ein bisschen Werbung fürs Codex. Nämlich heute Freitag. Da heißt 1, 2, 3 vorbei. Wer früh kommt, für den ist nicht vorbei. Denn von 22 bis 23 Uhr 1 Euro, von 23 bis 0 Uhr 2 Euro, von 0 bis 1 Uhr 3 Euro. Ab 1 Uhr vorbei. Und zwar Wodka Energy, Warsteiner, Bacardi Cola, Captain Cola, Wasser und Cola, Coca-Cola. Und zwar im großen Club DJ Metric und DJ Rockhound. Und im kleinen Club, der heißt Black Forest, 90er, 80er, DJ Tarzan, DJ Johnny F. Und ab 23 Uhr, das kennen wir ja schon, die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Freitags ab 16, samstags ab 18, donnerstags auch ab 16. Jetzt kommt der Samstag, nämlich morgen. Wer vielleicht nicht auf die Fasne geht, den erwartet Clever und Smart. Clever und Smart. Und die Single-Aktion How I Meet Your Mother. dass man das, dass das nicht so viel Zeit verbraucht, wer da Single ist und wer nicht. Blaues Band, ich will Spaß. Rosa, willkommen zu Ponderosa. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Und grünes Bändchen, Single und für alles offen. Zu Deutsch, quatsch mich an. Da gibt's noch was dazu. Männer im Anzug, 10 Euro Freiverzehr. Anzug und Krawatte, 15 Euro. Ja. Großen Club Adriano Milano. Kleiner Club DJ Tom und DJ Eiscrasher. Oder Eiskratzer. Dann jeden Donnerstag, das ist jetzt neu, Feierabend heißt das. Ab ins Wochenende Feierabend, studentenfreundliche Preise. Dann kommt die Anadi, die Popnacht. Am 21. Januar, Samstag, die Popnacht. Popnacht. Das sind also wahnsinnig viele Darsteller, Nachtschwärmer. Luna Stern, Julie Diamond, Olivia Johnson, Sandra Deluxe, Angelina James, Johnny Bravo, Marek Del Mar, Auri Del Rosa, Luna Stein, Olivia Johnson, Julie Diamond und so weiter. Es ist der Wahnsinn, die Popnacht. Wir hatten die schon mal früher im Charlies, das war der Wahnsinn. Also, herzliche Einladung ergeht. Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halleri, halleri, hallero. Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Wo ist nur ein Katzenklo? Ein absolut göttlicher Mix nach Schwärmer, Huey Lewis und Bon Jovi. Echt, wirklich. Wir haben Freitag, den 13. Und bei mir ist noch alles okay. Gut, okay, ist noch nicht vorbei. Habe ich noch nach Schwimmer, wegen Freitag, den 13. Mein Freund Al Bundy, Damenschuhverkäufer von Gottes Gnaden. Der kann mir noch einen Strich durch die Rechnung machen, oder, Erl? Hä? Vor dem Tag, an dem ich dich kennenlernte, ist das mein schönster Tag. Ja, vielleicht, Erl. Hä? Jetzt ist es wirklich an der Zeit, den Gürtel enger zu schnallen. Also, Peck, auf was kannst du verzichten? Offensichtlich auf den Orgasmus. Ist sie bereit? Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Und das ist ganz einfach. Es kommt ein einziger Song. Und ich möchte wissen, wie heißt das Original? So, jetzt geht die Party. Wer ist der Originalsänger? Das ist die deutsche Version. Die wurde einkassiert, weil die nicht legal war. Damals. Sehen. Nach oben. Weiber, Weiber! Weiber, Weiber! Es ist so geil, euch tanzen zu sehen! Weiber, Weiber! Dieser Welt sollen anrufen. Wie heißt der Interpret, der das Original von diesem Song singt? Also bei mir kam damals das fast besser an als das Original. So, Frederik aus Kehl. Hallo, grüß dich. Servus. So, Frederik, lass mal alle hören, was das, wer das Original singt. Guter, und zwar ist Hyper Hyper. Ja, genau, Frederik. Dankeschön nach Kehl. Wir haben einen Gewinner, Dankeschön. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. We are the one, as a terrible super, allein im Ring auf. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, danke. Hey, was habt ihr getan? Wer war das eben? Das ist Tim. Volle Party, hä? Irgendwann erwischt es jeden. Da ist du auch. Noch

Kopfstoßverdoppler einschalten. Der Powermotor von Radio O. Attention. We're taking over. Mr. Sexo Beat. eine göttliche Stimme, die Adele. Ja, wir müssen leider kurz in die Werbung. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Und es kommt noch besser. Und gleich nach der Werbung. Lust auf pures Shoppingvergnügen zu Top-Konditionen? Dann auf in die Einkaufsstadt Aachen. Denn da spart man bei jedem Einkauf in über 40 Geschäften. Mit der Aachen-Card. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter aachen-aktiv.de. Aachen, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Claudia, willst du Max, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren? Es gibt Verbindungen, die länger halten und wirklich glücklich machen. Zum Beispiel ein toller Job bei Acrobat. Denn wir haben die Jobs, die zu Ihnen passen. Besuchen Sie uns unter acrobat-personal.de. Acrobat. Jobs, die glücklich machen. Ja, ich will. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Nicht dein Radio brennt, sondern du brennst fürs Radio? Aufgepasst! Hitradio Ohr sucht männlichen Nachwuchs und vergibt eine Ausbildungsstelle zum Hörfunkredakteur. Ihr seid mindestens 18 Jahre alt, habt einen Führerschein und Deutsch ist für euch kein Fremdwort? Dann bewerbt euch jetzt auf Facebook mit einem kreativen Video und lasst euch voten. Alle Infos auf facebook.com/hitradioohr Veranstaltungen. Jedes Jahr gibt es hunderte neue Parfums, unzählige neue Modeschmuck-Accessoires, tausende neue Dessous und massenhaft neue Kosmetikprodukte. Aber keine Sorge, denn gemeinsam finden wir die Schönheitsprodukte, die zu Ihnen passen. Parfümerie Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit seit 110 Jahren. In Offenburg, direkt in der Hauptstraße. Hit Radio Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Hitradio Ohr. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. Bliss-autosport.de. Hi, ich bin der Jonas. Ich ziehe mir alles aus dem Netz. Meine Musik, meine Klamotten und jetzt sogar meine Wurst und mein Fleisch. Bei der Metzgerei Martin Meyer in Sassbach-Walden. Die haben einen Online-Shop und schicken mir die Ware sogar nach Hause. Und wenn ich meiner Schnitte was richtig Geiles kochen will und noch Tipps brauche, dann fahre ich einfach hin und hole mir Qualitätsprodukte aus eigener Schlachtung. www.3xm-metzgerei.de. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Yeah. Ich hab euch gewarnt. Uhr gleich. Und das ist die Partystimmung für die Fasten in der Ortenau. Hey, ja! Yeah. Ein echter Stimmungskiller ist das. Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann habt ihr wohl Bohnen in den Ohren. Dann haben sie wohl Knick in der Akustik. Logo, ne? Radio Power. Direkt in Oh, And I swear this is true. And I hold it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear this is true. Ecke. Okay, was haben wir denn da? Da geht's wieder los. Schreibt der Feldwebel an den Vater eines Rekruten. Sehr geehrter Herr, ich muss Ihnen zwei Mitteilungen machen. Zuerst leider die schlechte. Ihr Sohn hat gleichgeschlechtliche Neigungen. Nun die gute. Wir haben ihn gestern zur Maikönigin gewählt. Wir befinden uns im Kinzigtal in den 60ern. Zur künstlichen Besamung der Kühe auf dem Bauernhof wird der Tierarzt gerufen. Als er erscheint, ist nur die alte Oma auf dem Hof. Sie führt den Doktor in den Stall und deutet auf die Kuh und sagt: Das ist sie. Dort am Nagel kannst du deine Hose aufhängen. Du kannst deine Hose aufhängen. Das ist der Power ins Wochenende. Pausenlos starkes Radio. Für mich ist das vorbei mit der Gebührenschneiderei. Radio privat, ich bin dabei. Hey, hey, hey. Pausenlos starkes Radio. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, 21.40 Uhr am Freitagabend. Und wir befinden uns hier in der Ortenau. Hauptstadt ist Offenburg. Und da ist einfach der Bär los. Und jetzt bis zum Aschermittwoch auf jeden Fall phasensmäßig ganz sicher. Das sieht man schon, wenn man auf die Straße geht, da ist schon Straßenfasnacht im Gang. Oh, krass. This is a test of the emergency broadcast system. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. All right, dance, you fucker. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely in my life. I'm lonely, lonely, lonely. God help me to survive. Viertel 10, 21.44 Uhr. Willkommen nach Schemmer, wer sich noch zugeschaltet hat. Ihr seid vollkommen richtig. Das ist so ein DJ-Projekt von ehemals Nana, ne? Lonely, ihr kennt das noch. Nana selbst hat ja ziemlich abgehalftert. Oh, wir müssen schon wieder in Werbung. Wir müssen schon wieder in die Werbung. Sie werden es nicht glauben. Wir springen, wir landen, wir brettern, wir holzen und hetzen und heizen. Wir gleiten, wir folgen, verfolgen, wir fliegen, wir fluchen. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Jetzt können wir alle vergnügen. Das ist ja unfassbar. Ja, super. Yeah. Wir leben, wir schweben. Wir unterbrechen dieses für etwas Werbung. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Achern. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Und hier auf Hit Radio Ohr. Hi. Wow, du hast ja eine tolle Frisur. Etwas ganz Neues. Hast du dich von deinem Freund getrennt? Ich sei froh, dass du den Langweiler los bist. Der hat ja sowieso jeder angebaggert. Erst letzte Woche. Ich bin noch mit Tom zusammen. Oh. Du musst nicht dein Leben ändern, um eine neue Frisur zu bekommen. Red Orange, dein Lifestyle-Friseur. In Offenburg und Rastatt. www.redorange.biz. Hitradio Ohr präsentiert Night of the Dance. Erleben Sie internationale Spitzentänzer in unglaublicher Perfektion und atemberaubenden Tanzszenen. Gehüllt in fantasievolle Kostüme. Ganz im Stile von Riverdance, Lord of the Dance oder Saturday Night Fever. Das ist Night of the Dance, die Tanzshow der Weltmeister. Am Sonntag, 22. Januar ab 19 Uhr in der Oberrheinhalle in Offenburg. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder bei der Messe Offenburg. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Peugeot Autohaus Rot, offizieller Partner des Codex Club. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. So, Kandidat Nummer 1, was fällt Ihnen alles zu Josef Oechsle ein? Landtechnik, Forsttechnik, Garten- und Kommunaltechnik. Richtig, und was bedeutet das genau? Na, Josef Oechsle bietet eben alles an, was man so rund um Gartenpflege, Landwirtschaft, aber auch für die Pflege von gewerblichen Grundstücken so braucht. Rasenmäher, Motorsägen, Traktoren, Heckenscheren und so weiter. Jawohl, 100 Punkte! Josef Oechsle, der Spezialist für Heim-, Garten- und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Ostern mit Schokoladen-Weihnachtsmännern. Diskos ohne Musik. Autos ohne Rückwärtsgang. Duschgel mit Schweißduft. Gibt es nicht, weil es Marktforschung gibt. Wir fragen, Sie antworten. Gemeinsam bewirken wir was. Mit seriösen Umfragen, selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne nervige Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Danke für Ihre Meinung. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question. Alles klar, alles klar. Jetzt kommt nochmal die Bitte, Nachtschwärmer, geht auf meine Seite charlie2000.de und da könnt ihr erstens mal die Sendungen, die vergangenen, runterladen, downloaden, ne? MP3 und das sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Es gibt tatsächlich noch Leute bei Wer kennt wen, natürlich, ganz klar. Da ist übrigens der Altersdurchschnitt älter als bei Facebook, stelle ich fest. Egal, geht da hin, klickt da drauf und klickt an, dass ihr mich kennenlernen wollt. Über Internet natürlich nur. Und dann bestätige ich das. Dann kennen wir uns sozusagen. Macht ihr das? Super. Es ist nicht umsonst, ich merke es immer. Kommen immer mehr Leute. Ich habe bald die 5000 voll. Ich bedanke mich im Voraus. Super. Jetzt geht's rüber nach Aachen ins Codex. Da ist er immer Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet. Heute haben wir Freitag. Und da heißt's 1, 2, 3 vorbei. Aber es muss nicht vorbei sein, Nachtschwärmer, wenn er nicht zu spät kommt. Das geht folgendermaßen. Ich drehe wieder hier auf, dass es Rückkopplung gibt. 22 bis 23 Uhr 1 Euro. 23 bis 0 Uhr 2 Euro und 0 Uhr bis 1 Uhr 3 Euro, ab 1 Uhr vorbei. Folgende Getränke: Wodka Energy, Warsteiner, Bacardi Cola, Captain Cola, Wasser und Coca-Cola. Das ist im Angebot heute. Codex. Und ab 23 Uhr ja die Live-Übertragung direkt über diesen Sender, hier Radio. Im großen Club DJ Matrix, DJ Rockhound. Im kleinen Club Black Forest DJ Tarzan. Da muss ich mir noch einen Tarzan-Jingle besorgen. DJ Johnny F. Morgen Samstag, 14. Januar. Clever und Smart. Single Party. Allah. How I Meet Your Mother. Yeah. Die Super Single Party. Morgen Samstag im Codex. Und zwar, da kriegt jeder ein Bändchen, wenn er will. Und zwar ist da eine Änderung, das gibt jetzt 4 Farben. Blau, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Rot, ich bin immer lacht dabei. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Grün ist die Hoffnung. Ja, Single und alles für alles offen. Also Grüne müsst ihr ansprechen, das ist ganz klar. Oder gleich mal einen zahlen oder so. Dann gibt's noch was dazu. Männer im Anzug, 10 Euro Freiverzehr. Anzug und Krawatte, 15 Euro Freiverzehr. Ja, was ist das? Das ist ja sagenhaft. Das ist, wie gesagt, morgen, Samstag. Adriano Milano im Codex, im großen Club. Im kleinen Club Black Forest, DJ Tom und DJ Ice Crasher. Dann noch den Donnerstag, die neue Aktion. Feierabend. Ab ins Wochenende. Studentenfreundliche Preise. Einlass jeden Tag ab 22 Uhr im Codex. Alles näher unter codex-club.de. Oha. Da habe ich noch was. Popnacht am 21. Samstag. Die absolute Popnacht. Das ist der Wahnsinn. Da gibt's was zu sehen, Nachtschwärmer. Einlass Strickli ab 18. Dankeschön. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Women, yeah. Like an animal on the dance floor, silent murderer, haunting after ya. She's untamable, but you never know. Make one move, shoot one out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Kill the lights, let me loose on the floor. She's a lady, I wanna know. Kinda chick, out of control. Kurz vor 22 Uhr wird es Zeit fürs Gewinnspiel L-Ansage. Das ist das tollste Spiel, das je erfunden wurde. Egal, ob er außer Form oder besoffen ist. Und das bist du meistens. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Und jetzt alle zusammen, denn gleich kommt der große Augenblick. Es ist soweit! Macht mit und gewinnt. Und gewinnt. Jetzt kommt nix. Wir suchen zwei Interpreten. Wer die hat? 0781 504 3311. Thank you. Hier ist unser Gewinnspiel, da sind viele 80er drin, ne? Klingelt's nach Schwämmer 0781 504 3311. Ruft an, wer zwei in der Breten hier rausgehört hat. Alles Knaller aus den 80ern. Ich hab aus Offenburg den Achim. Hallo Achim. Hallo. So Achim, lass mal zwei Interpreten hören. Also Abba. Richtig. Habbo. Ja. Hot Chocolate und Bonnie M. Dankeschön Achim. Ja. Super. Super. Alle anderen legen bitte auf. Dankeschön. Willkommen bei einfach näher dran. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Gut drin, gut dran, gut drauf. Schrei vor Glück. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Happy. wanna see more. It's a subject, baby, come and listen to me. I'm around the party, yeah, can't you see? Everybody clap your hands to the funky beat. I wanna make this red, just you wanna feel the heat. Sexy ladies in my eyes, moving body to the top. Shake your hips to the bass, it's a big, big race. So, das war meine Freestyle-Pflicht für heute. Wir haben 22.15 Uhr. Was steht denn im Fenster? Was gibt's denn zu sehen? Komm wieder rüber. Möpse, ich sehe Möpse. Oh, ehrlich? Wo? Wo ich will aussehen? Komm, du solltest mich eigentlich ankündigen, Erl. Komm. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Erl Bundy. Erzähl ihn was von ECK. Ja, ja. Ein cooler Kerl. Vergiss es, der hat doch einen in der Waffe, ne? Du sollst mich ankündigen, Erl. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. In unserem Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Nun, Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir suchen ab sofort eine Augenoptikerin oder einen Augenoptiker in Teil- oder Vollzeit. Bewerben Sie sich jetzt bei Augenoptik Kreuzpaintner in La. Psst, leise, jetzt sei doch nicht so laut beim Graben. Tiefer, da passt unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. Mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Die Kultreihe bei Hit Radio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Guckt ihr die Kerle ganz genau an, so muss machen. Gitarrspiele im Fernsehen, das ist kein Erbe. Das bringt Geld fürs Nix-Tür. Und noch ein paar Weiber kostenlos dazu. Das Bürschli hat ein Privatflugzeug und ist sicher auch schon Millionär. Und unser eins muss Kielschränk schleppen und sich mit Mikrowelle, Herd und schwerer Farbfernseher rumblagen. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morningshow und um 18.15 Uhr. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Achern. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dankbar sein für Glück, Gesundheit und Talente. Sie wollen anderen Menschen etwas von ihrem Glück abgeben? Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung mit Menschen, die sich über Ihre Hilfe freuen? Warum kennen wir Sie dann noch nicht? Kommen Sie ehrenamtlich ins Team der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch. Im Web lebenshilfe-offenburg.de. Wir brauchen und freuen uns auf Menschen wie Sie. Psst, leise, jetzt sei doch nicht so laut beim Graben. Tiefer. Unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zange, Zange, Zange, Zange. Hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Nee, Gott, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Sind wir auch geblieben beim Disco Charlies. Tanz doch mal den Charlie ran. Hey, einer mag mit Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wieder einmal Ärger in seinem Problem. Charlie kann nicht zahlen, denn Charlie, der ist leiden. Einer mag mit Charlie. Ich bin ja schon längst da, Nachtschwärmer. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Beautiful. Hier geht's in die Endrunde. shuffling. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up a cup. Don't mess around. We just want to see. You're shaking out now. Super, hier geht's ins Fasnetzwochenende. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Das ist Strassnet. Ein affengeiles Programm. Power Radio. Einfach näher dran. Jetzt da ein Begriff. In the night time. When the world is at its rest. knicken. Hier. Der Powermotor von Hits. Radio Ohr. Einfach nur dran. Zeit passt, jetzt ziehen wir mal über die Blondinen mal wieder her. Wie nennt man zwei Blondinen, die einem in einem Porsche fahren? Das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Natürlich, ganz klar. girl just like that. You gon' have my baby. You the shit. I must admit that I'm on. Da war also die eine Blondine, die ein bisschen aktiv war. Und die hat sie gesagt, jetzt wandere ich aus nach Finnland. Und in Finnland gibt es ja viel Wald, also auch viel Holzfäller. Also macht sie einen auf Holzfäller, kauft eine Motorsäge und geht in den Wald. Kommt nach 2 Tagen wieder zurück ins Geschäft und beschwert sich und sagt, sie, die anderen haben 20 Bäume gefällt, ich nicht mal einen. Da stimmt was nicht. Dann geht der Verkäufer her, zieht an dem Starter, an der Starterschnur und das Ding läuft. Dann fragt sie, hey, was ist das für ein Geräusch? Oh, das darf nicht wahr sein. Yeah, hier ist Peter Schilling. Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln, man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress, doch ein milder Ton macht einen Scherz. Dann hebt er. Darf ich kurz den Peter Schilling unterbrechen? Dankeschön. Und zwar ein Pannenfahrzeug auf der A5 Richtung Basel zwischen Aachen und Appenweier. Bitte vorsichtig fahren. Dankeschön an den Manuel. Da wird man panisch, der größte Kapsel leer. Stimmt ja gar nicht, hallo Major Tom. Können Sie hören, wollen Sie das Projekt den zu zerstören? Doch, okay, er kann nichts hören. Ich los gelöst. absolute Spitze. Ja? Ich hatte ja den Peter Schilling zu meinen Glanzzeiten auch öfters. In Freudenstadt, in Appenweier, in Rottweil, überall. Ja! Wir brechen keine Regeln. Wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Mama und sag auch deinem Pa, seid ihr alle da? Aber jetzt gebe ich Gas in den letzten Minuten nochmal. Are you ready? Machen wir mal einen kleinen Cut nach Schwärmer für die Werbung. Hört mal her. Jetzt kommt die Werbung. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad Wasserwärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Aber es war nicht nur das Lächeln. Es waren Ihre Zähne. Strahlend weiß und einfach perfekt. Und das war Ihr kleines Geheimnis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Noch in dieser Nacht erzählte sie mir alles über diese außergewöhnliche Zahnarztpraxis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Die Spezialisten für Lösungen der modernen Zahnheilkunde. Da finden auch Sie Ihr schönstes Lächeln. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Wir werden nie aufhören, Sie zu faszinieren. Wir werden nie aufhören, Sie für Technik zu begeistern. Wir werden nie aufhören, Sie kompetent zu beraten. Wir sind Telepartner Armbruster, Ihr Profi für Handys, Festnetz und Internet. Marktstraße 43 in Lahr. Hitradio Ohr präsentiert Night of the Dance. Erleben Sie internationale Spitzentänzer in unglaublicher Perfektion und atemberaubenden Tanzszenen. Gehüllt in fantasievolle Kostüme. Ganz im Stile von Riverdance, Lord of the Dance oder Saturday Night Fever. Das ist Night of the Dance, die Tanzshow der Weltmeister. Am Sonntag, 22. Januar ab 19 Uhr in der Oberrheinhalle in Offenburg. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder bei der Messe Offenburg. Ja, noch eine knappe Viertelstunde. Danach schauen wir dann schaltet's um. Da bin ich hier fertig und dann schaltet's um ins Codex. Da kommt's live aus dem Codex. Das volle Programm. Und da geht heute Abend am Freitag folgendermaßen was. Da heißt nämlich 1, 2, 3 vorbei. Aber es muss nicht vorbei sein, wenn ihr frühzeitig kommt. Und zwar geht das folgendermaßen. Von 22 bis 23 Uhr 1 Euro. Von 23 bis 0 Uhr 2 Euro. Von 0 Uhr bis 1 Uhr 3 Euro. Ab 1 Uhr vorbei. Und zwar folgende Getränke. Wodka Energy, Warsteiner Bacardi Cola, Captain Cola, Wasser und Coca-Cola. Im großen Club DJ Matrix und DJ Rockhound und im kleinen Club DJ Tarzan und DJ Johnny F. Im großen Club House Electro Minimal Club Sound, im kleinen Black 90er, 80er. Und dann, wie erwähnt, dann geht's morgen weiter. Da heißt die Überschrift Clever und Smart. Clever und Smart. Clever sind wir alle. Und Smart, das wird sich nur rausstellen. Und zwar ist da die Hauer Medium Mother Single-Aktion. Blaues Bändchen, ich will nur Spaß. Rosa, welcome to Ponderosa. Schon wieder lachen. Rot, ich bin vergeben oder keine Lust. Grünes Bändchen, Single und für alles offen. Da kann ja nichts schief gehen eigentlich nach Schwärmer. Ha? Aber da ist doppelt gemoppelt. Nämlich Männer im Anzug, 10 Euro Freiverzehr. Anzug und Krawatte, 15 Euro. Wahnsinn. Alles das morgen. Samstag. Adriano Milano an den Tables und im kleinen Club DJ Tom und DJ Eiscrasher oder Eiskratzer. Alles klar. Und dann ist unser neuer Donnerstag, der heißt jetzt Feierabend, nicht mehr geizig geil. Feierabend. Und zwar ab 22 Uhr, früher war es ab 21 Uhr, ab 22 Uhr Eintritt frei. Natürlich außer vor Feiertagen und in den Ferien, wie früher auch. Studentenfreundliche Preise. Und jetzt ganz schnell zum Schluss noch die Popnacht am Samstag, 21. Januar. Die Pop-Pop-Pop-Nacht. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, an über 10 Teilnehmende. Heißeste Frauen, die man sich vorstellen kann. Männliche Models natürlich auch. Lasst euch überraschen, Nachtschwärmer! Das war Werbung für Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. die Coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Attention! Na na na na na. Mein Name ist Gunther. Ich will den Berg rauf, doch der Lift, der fährt runter. Doch bin ich dann unten, dann treff ich die Linda. Und mit der, da geh ich direkt an die Schneebar. Mehr als dem Oster will ich ihr geben. Auch in der Hotelbar mit ihr einen heben. Sie fuhr mit dem Skilift hinauf auf die Piste. Ich wollte mit Linda so gern in die Kiste. Jetzt sitz ich im Schlitten. Auf der Piste, da kommt ne Lawine. Und trotzdem verziehe ich gar keine Miene. Denn bin ich verschüttet, dann kommen die Hunde. Die haben mich bisher noch immer gefunden. Jetzt sitz ich im Schlitten, mein Name ist Gunther. Ich rase wie blöde die Piste herunter. Denn dort in der Hütte, da treff ich die Hasen. Die können doch sicher verteufelt gut johlen. Na, na, na, na. Yeah, to be on Chris Andrews, Ritty Belinda. Mir rennt die Zeit davon. Total verschärft. Abschalten verboten. Yeah. One, two, three. bitte, Bandi, ist jetzt zum Feierabend hin ja kein Streit. Fangen Sie an zu streiten, was haben Sie denn wieder? Du hast einen Knall. Ja, das wissen wir schon alle, oder? Es ist nicht immer so gewesen. Weißt du noch, wie wir jung waren? Nein. Jeden Abend um die Ecken, wir lebten, wir liebten. Wir haben das Leben in vollen Zügen genossen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Charlie 3000. Noch gefährlicher. Go, go. Everyone's in a great while. Ladies and gentlemen, please welcome. Party started, right? Now quick! Nachtschwärmer. Feeling is so right. We floating away and we feeling we in light. And all of the nights, see only you in my sight. And I don't wanna let you go. Allen Fasnachter ein schönes Wochenende, allen Disco-Gängern auch. Das war euer Charlie 2000. Bis kommenden Freitag. Erl, wie wär's, wenn du dich noch bei mir verabschiedest? So ein Blödsinn, wir rufen, hau ab! Wie gesagt, nach den Nachrichten schaltet es gleich um in den ins Codex nach Aachen. Und das dann auch natürlich live.